Jetzt folgt die Sendung Wo keins ist, ist eins, eine Diskussion über Dialektik. Heute ist das Thema, das Ganze ist das Unwahre. Wir hören aber erst einmal das erste Stück für Streichquartett Opus 2 aus dem Jahre 1926 von dem Komponisten Adorno. FSK 93, Wo keins ist, ist eins. Eine Diskussion über Dialektik. Es diskutieren heute Susanne Sippel, Michael Löbig und Martin Blumentritt. Zwei Sätze Adornos haben, unter anderem, weil sie auf dem Buchdeckel der Minima Moralia standen, eine gewisse Berühmtheit erlangt. Den zweiten missbrauchte sogar eine Frau Butler in der Preisrede zur Verleihung des Adorno-Preises, um ihn unter Affirmation der Bedingungen, gegen die die folgenden Sätze sich richten, zu interpretieren. Das Ganze ist das Unwahre. Und? Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Diese Sätze wird wohl jeder gehört haben. Und Adorno hat mehrmals auf diese Sätze Bezug genommen. In seinen Vorlesungen, aber auch in einem Aufsatz, nämlich in Meinung, Wahn, Gesellschaft. Dann in seiner Vorlesung über negative Dialektik. Und in der ersten und letzten Vorlesung, Probleme der Moralphilosophie. Das und warum Judith Butler vornehmlich auf die letzte Vorlesung zur Moralphilosophie Bezug nimmt, darauf wird in der Diskussion mehr zum Schluss noch einzugehen sein. Das hängt damit zusammen, dass sie eine Meisterin des Ausblendens ist. Das heißt, der Satz Hegels, auf den Adorno anspielt, das Wahre ist das Ganze, der in den Sätzen Adornos als Maßstab dient, wird nicht einmal mehr in den Blick genommen. Zum 60. Geburtstag Adornos erschien in den Zeugnissen auch ein Aufsatz des Frankfurter Kollegen Bruno Liebrux mit dem Titel Reflexion über den Satz Hegels, das Wahre ist das Ganze. Als Hegelianer und Hegelkenner und allgemein Kenner des deutschen Idealismus konnte ihm natürlich Adornos Bezugnahme auf Hegels Wesenlogik, die wir in mehreren Sendungen ausführlich dargestellt haben, nicht entgehen. Wie Adorno in einer materialistischen Verwandlung und Kritik, nach der die Negation der Negation nicht bereits das Positive ist, das Ende der hegelischen Begriffslogik negativ interpretiert, mochte ihm nicht ganz so behagt haben. Auf jeden Fall sieht Bruno Liebrux, dass Adorno gerade das Motiv Hegels ernst nimmt und so die Wirklichkeit, in dem platten Sinne dessen, was bloß ist, erst kritisieren kann, wenn er das in dieser Art und Weise tut. Liebrux schreibt: Der Satz Hegels steht in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes. Der Zusammenhang zeigt, dass das Ganze nicht als an den Teilen übergeordnetes Wesen aufgefasst werden darf, ja nicht einmal als ein solches, das Teile hat. Vielmehr ist es das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Und zwar nur, wie ausdrücklich gesagt wird. In diesem Abschnitt wird das Ganze bereits als den Wesenskategorien der Logik zugehörig gedacht. Jedenfalls legt der eben angeführte Satz das nahe. Ihm scheint jedoch der folgende zu widersprechen, der vom Absoluten spricht, dass erst am Ende das ist, was es ist. Was ist das Absolute? Die Logik musste ja erst geschrieben werden. Es ist, Zitat, wirkliches Subjekt oder sich selbst werden, Zitat Ende. Das Absolute sei wesentlich Resultat, heißt es darauf. Das Absolute ist also das, was es ist, erst am Ende. Was aber ist das Ganze? Das Ganze ist nicht nur Resultat, sondern auch der Gang zum Resultat. So kann die Kategorie des Ganzen im zweiten Teil der Logik auftauchen, wo doch das Wahre noch nicht ist. Wenn von ihr gesagt wird, dass sie allein, Zitat, die Wahrheit ist, so doch nur deshalb, weil sie zum Schlusse sich zeigt, schon beim, Zitat, Sein gewesen zu sein. So ist auch das Ganze nicht als Resultat, sondern als Gang zum Resultat und das Resultat. Die genaue Entsprechung zur Logik mag dabei offen bleiben. Das Absolute tritt ja auch im zweiten Teil auf als Unmittelbarkeit der Wirklichkeit. Ach so, dass hier das Absolute als in sprachlicher Nähe zum Ganzen stehend behandelt wird, ist so vorläufig nicht, wie es zunächst erscheinen mag. Denn auch das Ganze wird sich zeigen von dem Gegensatz ganzes Teil absolut. Das heißt, losgelöst zu sein. Warum aber ist das Absolute erst am Ende das, was es ist? Weil am Anfang das Abstrakte Allgemeine steht, jedenfalls in der Zeit Hegels, die im Gegensatz zu Platons Bemühung, die erste Allgemeinheit zu gewinnen, das philosophische und auch das politische Denken so weit in dieser Allgemeinheit eingehaust weiß, dass jetzt übergegangen werden muss zum Konkreten. Hier finden wir das berühmte Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten, das auch Marx aus Hegels Logik der Enzyklopädie übernahm. Auch Adornos Denken ist wie das von Marx nicht eine abstrakte Negation von Hegel. Das zeigt Liprux auch unter Bezug auf den Wortlaut des Satzes Adornos. Es könnte nun so scheinen, als sagen der Satz aus den Minima Moralia, das Ganze ist das Unwahre, das einfache Gegenteil dessen aus, was Hegels Satz eben nur angedeutet hat. Aber hier steht nicht, das Unwahre ist das Ganze. Es ist eine Umstellung vorgenommen. Das Wahre ist das Ganze und das Ganze ist das Unwahre. Könnten nun zu dem Satz, das Wahre ist das Unwahre, zusammengeschlossen werden und würden so einen zu vermeidenden Widerspruch beinhalten. Das aber hat eine Voraussetzung, nämlich dass das Ganze in beiden Sätzen eine identische Bedeutung hat. Wie Liprux in dem eingangs zitierten, aber schon ausführte, ist auch bei Hegel in der Logik das Ganze amphibolisch aufgefasst. Hat also eine doppelte Bewandtnis. Wesenslogisch ist es dann doch ein anderes als das dialektische Ganze als Resultat der Logik, die beim absoluten Subjekt-Objekt oder dem Absoluten endet und eine bestimmte Einheit von Theorie und Praxis beinhaltet. Wie sie, wie gleich noch zu erweisen ist, auch die Selbstinterpretation Adornos des zweiten Satzes in Anspruch nimmt. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Auch Liprux interpretiert den Satz Hegels nicht als eine Affirmation des bloß Bestehenden und sieht, dass die Gesellschaft, die in Auschwitz mündet, sowohl eine menschliche Gesellschaft als auch eine unmenschliche ist. Die Negation des Menschen, die im Ausdruck Unmensch steckt, ist nicht die abstrakte Negation, sondern eine bestimmte Art der bestimmten Negation. Ein Unmensch ist also nicht einfach gar kein Mensch, sondern ein Mensch, der kein wahrer Mensch ist. Oder hegelisch gesprochen, einer, wo das Wahre noch oder nicht mehr ein Ganzes in dem emphatischen Sinne eines Ganzen ist. Im Sinne des vernunftbegabten Lebewesens oder Animal Rationale sind also Wesensmerkmale des Menschen nicht vollständig herausgebracht. Das Ganze ist ja hier nicht im Sinne des Begriffsumfangs aller seine Teile genommen, also extensional, sondern im Sinne des Begriffsinhalts, der Intention des Begriffs. Und gemeint sind nicht beliebige Merkmale, die dem Menschen auch zukommen, wie zweibeinig und ungefiedert, so dass in der Antike mal einer definierte, der Mensch ist ein zweibeiniges, ungefiedertes Lebewesen. Und der Kyniker Diogenes konnte demjenigen auch ein gerupftes Huhn über die Mauer werfen. Da habt ihr euren Menschen. So einen Menschen könnte man ja nicht einmal vorwerfen, Massenmörder zu sein, denn zweibeinig und ungefiedert ist nichts, was irgend dem widersprechen könnte. Die Vernunftsbegabtheit, aus der sich Sprache und das Politische als Anspruch ergeben und der Anspruch jedes Menschen, wie ein Mensch behandelt zu werden und nicht wie ein gerupftes Huhn, ist als die spezifische Differenz zu anderen Lebewesen ein Wesensmerkmal des Menschen. Wenn ein Individuum ein Mensch ist, so bewahrt ihn das, zumindest logisch, davor, als Nicht-Mensch erkannt und behandelt zu werden. Dies zu tun, stellt allerdings eine Gegenrationalität dar, einen Zivilisationsbruch. Und das hat auch etwas mit Hegels »Das Wahre ist das Ganze« zu tun, wie Liebrucks betont. Sind wir also der Sanktion der Konzentrationslager und anderer Scheußlichkeiten erlegen? Wir müssen den Menschen zumindest als ein System mit so vielen Unbekannten begreifen, dass ein sogenannter schwarzer Kasten die reine Klarheit dagegen sein dürfte. Deshalb muss auch, wenn schon nicht im technisch-wissenschaftlichen Vorgehen, so doch in einer philosophischen Überlegung die Vorstellung erlaubt sein, dass alle Taten und Versäumnisse aller Menschen in der Welt nicht in die Luft hinein verpuffen, sondern als die Wirklichen, die sie sind, ihren Platz einnehmen. Von diesem Inbegriff aller Taten und Versäumnisse sind die Scheußlichkeiten auf dieser Erde nicht das Ganze, sondern ein Teil eines objektivistisch gesehenen Ganzen, das als solches dialektisch gedacht selbst nur ein Teil ist. Wir stellen uns die Aufgabe, den Bedingungen der Möglichkeit nachzudenken, unter denen eine menschliche Gesellschaft solche Unmenschlichkeit aufgeben könnte. Diese Aufgabe wäre von vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn wir annähmen, dass das dialektische Ganze das Unwahre sei. Auch muss wenigstens gedacht werden, dass der Satz »Das Wahre ist das Ganze« keine nur theoretische Einsicht ist, wie er keine praktische Anweisung zum Handeln sein kann. Er ist eher aus jener Einheit von theoretischer Einsicht, von theoretischer und praktischer Vernunft zu verstehen, die am Ende der Hegelschen Logik erscheint. Adorno sprach davon, dass in den Lagern nicht mehr das Individuum, sondern das Exemplar starb, so dass auch die Entronnenen davon tangiert waren. Er sprach von absoluter Integration, die ohne die Kälte als dem Grundprinzip bürgerlicher Subjektivität nicht möglich gewesen wäre. Diejenigen, die entkamen, den suchten Träume heim, in denen sie nicht lebten, sondern vergast, erschossen, erhängt, auf Märschen zu Tode gehetzt worden wären. Das Leben oszilliert zwischen unfreiwilliger Ataraxie und der Vertiertheit der Involvierten. Die Ataraxie, auf Deutsch Unerschütterlichkeit, ist die Bezeichnung der Epikureer und Skeptiker für das Ideal der Seelenruhe, die Hegel als knechtische Form des Selbstbewusstseins bezeichnete. Sie bezeichnet den seelischen Zustand der Affektlosigkeit und die Gelassenheit gegenüber Schicksalsschlägen, die den Seelenfrieden gefährden. Das Leben ist also in jedem Falle tangiert, sodass im Falschen ein richtiges Leben ohne Ausgang aus der Barbarei kein wirkliches Leben mehr möglich erscheint. Dies ist nun nach Adorno nicht bloß eine theoretische Einschätzung. Das Subjekt ehrt die Mächte, indem es zur eigenen Zufälligkeit sich erniedrigt. Darum ist der Stand pathischer Meinung durch das bloße Bewusstsein kaum zu ändern. Die Verdinglichung des Bewusstseins, das zur Dingwelt überläuft, vor ihr kapituliert, ihr sich gleich macht. Die verzweifelte Anpassung dessen, der die Kälte und Übergewalt der Welt anders nicht zu bestehen vermag, als indem er sie womöglich überbietet, gründet in der verdinglichten, der Unmittelbarkeit menschlicher Beziehung entäußerten, vom abstrakten Prinzip des Taus beherrschten Welt. Gibt es wirklich kein richtiges Leben im Falschen, so kann es eigentlich auch kein richtiges Bewusstsein dahin geben. Nur real, nicht durch ihre intellektuelle Berichtigung, allein wäre über die falsche Meinung hinauszukommen. Ja, hier haben wir etwas sehr Wichtiges. dass dieser Satz natürlich auch praktische Konsequenzen hat. Nicht, es kann nicht nur, sich nicht nur um ein theoretisches richtige Bewusstsein handeln. Eine allein intellektuelle Berichtigung, wie Adorno richtig sagt, da müsste man real darüber hinaus kommen. Und ansonsten bliebe man also dem Verblendungszusammenhang noch verhaftet. Und wenn Adorno häufiger von Verblendungszusammenhang spricht, nicht, ist mit diesem Zusammenhang dann auch immer eine Einheit von Theorie und Praxis gemeint. Nicht? In diesem Kontext geht es also um ein Leben nach Auschwitz, nach dem Massenmord an den europäischen Juden, von der eine Konsequenz der Jude unter den Staaten Israel war, wobei der Wille, wenn auch noch nicht die Macht zur Vernichtung des Staates Israels, dieser Staatsgewalt gegen die weltweite antisemitische Raserei immer gefährlicher wird. Zumal die Weltöffentlichkeit die ständigen Angriffe ohnehin erst zur Kenntnis nimmt, wenn Israel sich gegen die Gewalt zur Wehr setzt. Dass ausgerechnet eine Intellektuelle die Gruppen unterstützt, die die Vernichtung Israels als ihre Agenda betrachten, einen Adorno-Preis verliehen bekommen hat, kann nur als zynisch bezeichnet werden. Aber die Preisrede, die ausgerechnet den Satz Adornos, es gibt kein richtiges Leben im Falschen zum Thema machte, zeichnet sich besonders dadurch aus, dass sie an den Gegenstand, den Adorno zum Ausdruck bringt, gar nicht heranreicht. Das perennierende Leiden hat so viel Recht auf Ausdruck, wie der Gemarterte zu brüllen. Darum mag falsch gewesen sein, nach Auschwitz ließe kein Gedicht mehr sich schreiben. Nicht falsch aber ist die minderkulturelle Frage, ob nach Auschwitz noch sich leben lasse, ob vollends es dürfe, wer zufällig entrann und rechtens hätte umgebracht werden müssen. Ja, hier wird der Satz Adornos über Auschwitz, es ließe sich da also kein Gedicht mehr schreiben, zwar nicht wirklich zurückgenommen, sondern er wird verstärkt, nicht? Nämlich mit der nicht die minder kulturelle Frage, ob sich nach Auschwitz noch leben lasse. Und das hat natürlich etwas mit diesem Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, etwas zu tun. Dieser Fragestellung entzieht sich Judith Butler und macht sich letztlich nur lustig über die Schwierigkeiten Adornos und behauptet, er betone die Schwierigkeit für sich selbst und als man selbst nach einem guten Leben zu streben, inmitten einer Welt von Ungerechtigkeit, Ausbeutung und allen möglichen Formen von Auslöschung. Und sie formuliert die Problemstellung von Anfang an um. Wir stehen also von Anfang an vor zwei Problemen bzw. Fragen. Die erste Frage lautet, wie können wir unser eigenes Leben so führen, sodass wir sagen können, wir führen ein gutes Leben in einer Welt, die vielen ein gutes Leben strukturell oder systematisch unmöglich macht. Ja, das erinnert mich schon fast an den Schwiegermuttermörder, nicht, den mal Jürgen von Manger spielte. Nicht, der dem Richter sagte ja, dass er also eine Erklärung abgab, er möchte also seine Schandtat durch einen gutes Leben wieder gut machen. Und im Weiteren des Vortrags werden also verschiedene Arten dessen, was gemeinhin die Leute so unter gutem Leben verstehen, so behandelt, als ob es Angebote auf dem kapitalistischen Markt wären. Alles sei kontrovers, auch das, was richtiges Leben sei. Moment, jetzt bin ich gerade völlig durcheinander. Viele haben das richtige Leben mit wirtschaftlichem Wohlergehen, mit Wohlstand oder auch mit Sicherheit gleichgesetzt. Aber wir wissen, dass Wohlstand und Sicherheit auch denen zugänglich sind, die kein richtiges Leben führen. Besonders deutlich wird dies, wenn diejenigen, die behaupten, ein gutes oder richtiges Leben zu führen, von der Arbeit anderer oder von einem Wirtschaftssystem profitieren, das auf Ungleichheit basiert. Das richtige Leben muss also weitergefasst werden, sodass es keine Ungleichheit voraussetzt oder mit sich bringt. Anders formuliert, das richtige Leben ist mit anderen normativen Werten in Einklang zu bringen. Ja, sie reduziert schließlich die Fragestellung Adornos auf eine Reflexion auf das Verhältnis von moralischem Handeln und gesellschaftlichen Bedingungen. Sie zitiert auch den vorletzten Satz aus der Vorlesung über Moralphilosophie, wo Adorno verneint, dass die Frage nach dem richtigen Leben sich einfach in die Frage nach richtiger Politik verwandeln ließe. So als ob eine solche richtige Politik selber heute im Bereich des zu Verwirklichenden gelegen wäre. Und Adorno entlässt die Studenten damit in die Ferien nach dem Sommersemester 1963. Richtige Praxis ist nicht wie die individuellen Handlungsmöglichkeiten oder Wahlmöglichkeiten im Alltag eine von vielen Dispositionen für Adorno, sondern diese Art von Praxis ist erst einmal vertagt, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward, wie die negative Dialektik beginnt. 6 Jahre später führt er aus, wie das zu verstehen ist. Also 1969, kurz vor seinem Tod, das ist eines seiner letzten Schriften, nämlich Resignation. Die Studentenbewegung war zur Aktion fortgeschritten, die der Tendenz nach zu dem überzugehen drohten, was man heute Wutbürgertum nennt. Die repressive Intoleranz gegen den Gedanken, dem nicht sogleich die Anweisung zu Aktionen beigestellt ist, gründet in Angst. Man muss den ungegängelten Gedanken und muss die Haltung, die ihn nicht sich abmarkten lässt, fürchten, weil man zutiefst weiß, was man sich nicht eingestehen darf, dass der Gedanke recht hat. Ein uralt bürgerlicher Mechanismus, den die Aufklärer des 18. Jahrhunderts gut kannten, läuft erneut, doch unverändert ab. Das Leiden an einem negativen Zustand, diesmal an der blockierten Realität, wird zur Wut auf den, welcher ihn ausspricht. Der Gedanke, die ihre selbstbewusste Aufklärung droht, die Pseudorealität zu entzaubern, in der, nach der Formulierung von Habermas, der Aktionismus sich bewegt. Diesen lässt man nun nur darum gewähren, weil man ihn als Pseudorealität einschätzt. Ihr ist, als subjektives Verhalten, Pseudoaktivität zugeordnet. Tun, das sich überspielt und der eigenen Publicity zuliebe anheizt, ohne sich einzugestehen, in welchem Maß es der Ersatzbefriedigung dient, sich zum Selbstzweck erhebt. Eingesperrte möchten verzweifelt heraus. In solchen Situationen denkt man nicht mehr oder unter fiktiven Voraussetzungen. In der verabsolutierten Praxis reagiert man nur und darum falsch. Einen Ausweg könnte einzig Denken finden, und zwar eines, dem nicht vorgeschrieben wird, was herauskommen soll, wie so häufig in jenen Diskussionen, bei denen feststeht, wer Recht behalten muss und die deshalb nicht der Sache weiterhelfen, sondern unweigerlich in Taktik ausraten. Sind die Türen verrammelt, so darf der Gedanke erst recht nicht abbrechen. Er hätte die Gründe zu analysieren und daraus die Konsequenzen zu ziehen. An ihm ist es, nicht die Situation als endgültig hinzunehmen. Zu verändern ist sie, wenn irgend, durch ungeschmälerte Einsicht. Der Sprung in die Praxis kuriert den Gedanken nicht von der Resignation, solange er bezahlt wird mit dem geheimen Wissen, dass es doch nicht gehe. Pseudoaktivität ist generell der Versuch, inmitten einer durch und durch vermittelten und verhärteten Gesellschaft sich Enklaven der Unmittelbarkeit zu retten. Rationalisiert wird das damit, die kleine Veränderung sei eine Etappe auf dem langen Weg zu der des Ganzen. Das fatale Modell von Pseudoaktivität ist das Do-it-yourself, mach es selber. Tätigkeiten, die, was längst mit den Mitteln der industriellen Produktion besser geleistet werden kann, nur um in den unfreien, in ihrer Spontaneität gelähmten Einzelnen die Zuversicht zu erwecken, auf sie käme es an. Der Unsinn des Mach es selber bei der Herstellung materieller Güter, auch bei vielen Reparaturen, liegt auf der Hand. Er ist allerdings nicht total. Bei der Verknappung von sogenannten Services, Dienstleistungen, erfüllen zuweilen nach dem technischen Stand überflüssige Maßnahmen, die ein Privatmensch durchführt, einen quasi rationalen Zweck. Das Mache selbst in der Politik ist nicht ganz vom selben Schlag. Die Gesellschaft, die undurchdringlich den Menschen gegenübersteht, sind sie doch selbst. Das Vertrauen auf die limitierte Aktion kleiner Gruppen erinnert an die Spontaneität, die unter dem verharschten Ganzen verkümmert und ohne die es nicht zu einem anderen werden kann. Die verwandelte Welt hat die Tendenz, alle Spontaneität abzuwürgen, nicht zuletzt sie in Pseudoaktivitäten zu kanalisieren. Das wenigstens funktioniert nicht so umstandslos, wie die Agenten der verwalteten Welt es erhofften. Jedoch Spontaneität ist nicht zu verabsolutieren, so wenig von der objektiven Situation abzuspalten und zu vergötzen wie die verwaltete Welt selber. Sonst schlägt die Axt im Haus, die nie den Zimmermann erspart, die nächste Tür ein und das Überfallkommando ist zur Stelle. Auch politische Tathandlungen können zu Pseudoaktivitäten absinken, zum Theater. Kein Zufall, dass die ideale unmittelbare Aktion, selbst die Propaganda der Tat, wieder auferstanden sind, nachdem ehemals progressive Organisationen sich willig integrierten und in allen Ländern der Erde Züge dessen entwickeln, wogegen sie einmal gerichtet waren. Dadurch aber ist die Kritik am Anarchismus nicht hinfällig geworden. Seine Wiederkehr ist die eines Gespensts, die Ungeduld gegenüber der Theorie, die in ihr sich manifestiert, treibt den Gedanken nicht über sich hinaus. Indem sie ihn vergisst, fällt sie hinterhin zurück. Erleichtert wird das dem Einzelnen durch seine Kapitulation vom Kollektiv, mit dem er sich identifiziert. Ihm wird erspart, seine Ohnmacht zu erkennen. Die wenigen werden sich zu vielen. Dieser Akt, nicht unbeirrtes Denken, ist resignativ. Keine durchsichtige Beziehung waltet zwischen den Interessen des Ichs und dem Kollektiv, dem er sich überantwortet. Das Ich muss sich durchstreichen, damit es der Gnadenwahl des Kollektivs teilhaftig werden. Unausdrücklich hat sich ein wenig Kantscher kategorischer Imperativ aufgerichtet. Du musst unterschreiben. Das Gefühl neuer Geborgenheit wird bezahlt mit dem Opfer autonomen Denkens. Trügend der Trost, im Zusammenhang kollektive Aktion werde besser gedacht. Denken als bloßes Instrument von Aktion stumpft ab wie die instrumentelle Vernunft insgesamt. Keine höhere Gestalt der Gesellschaft ist zu dieser Stunde konkret sichtbar. Darum hat, was sich gebärdet, als wäre es zum Greifen nahe, etwas Regressives. Wer aber regrediert, hat Freud zufolge sein Triebziel nicht erreicht. Rückbildung ist objektiv Entsagung, auch wenn sie sich für das Gegenteil hält und arglos das Lustprinzip propagiert. Demgegenüber ist der kompromisslos kritisch Denkende, der weder sein Bewusstsein überschreibt, noch zum Handeln sich terrorisieren lässt, in Wahrheit der, welcher nicht ablässt. Denken ist nicht die geistige Reproduktion dessen, was ohnehin ist. Solange es nicht abbricht, hält es die Möglichkeit fest. Sein Unstillbares, der Widerwille dagegen, sich abspeisen zu lassen, verweigert sich der törichten Weisheit von Resignation. In ihm ist das utopische Moment desto stärker, je weniger es, auch das eine Form des Rückfalls, zur Utopie sich vergegenständlicht und dadurch deren Verwirklichung sabotiert. Offenes Denken weist über sich hinaus. Seinerseits ein Verhalten, eine Gestalt von Praxis, ist es der verändernden Verwandte als eines, das um der Praxis willen pariert. Eigentlich ist Denken schon vor allem besonderen Inhalt die Kraft zum Widerstand und nur mühsam ihr entfremdet worden. Ein solch emphatischer Begriff von Denken allerdings ist nicht gedeckt, weder von bestehenden Verhältnissen, noch von zu erreichenden Zwecken, noch von irgendwelchen Bataillonen. Was einmal gedacht ward, kann unterdrückt, vergessen werden, verwehen. Aber es lässt sich nicht ausreden, dass etwas davon überlebt. Denn Denken hat das Moment des Allgemeinen. Was triftig gedacht wurde, muss woanders von anderen gedacht werden. Dies Vertrauen begleitet noch den einsamsten und ohnmächtigsten Gedanken. Wer denkt, ist in aller Kritik nicht wütend. Denken hat die Wut sublimiert. Weil der Denkende es sich nicht antun muss, will er es auch den anderen nicht antun. Das Glück, das im Auge des Denkenden aufgeht, ist das Glück der Menschheit. Die universale Unterdrückungstendenz geht gegen den Gedanken als solchen. Glück ist er, noch wo er das Unglück bestimmt, indem er es ausspricht. Damit allein reicht Glück ins universale Unglück hinein. Wer es sich nicht verkümmern lässt, der hat nicht resigniert. Das war also aus Resignation, eines der spätesten Schriften Adornos, wo er auch auf alle Vorwürfe reagiert, parallel zu einem anderen Aufsatz, Marginalien zu Theorie und Praxis, wo er analog dazu argumentiert und noch ausführlicher die philosophiegeschichtlichen Implikationen herausarbeitet, auf die er an dieser Stelle nicht eingeht. Man kann ihn, wie man das hier sieht, nicht als metaphysischen Pessimisten bezeichnen. Und das ist im Sinne des, das Ganze, also ist das Unwahre, dass dieser Satz also so zu verstehen sei, also im Sinne einer Extensionalität, nicht, also eines Begriffs Umfangs, nicht, dass es also in der Welt also kein Glück im Einzelnen gebe oder so etwas, das ist natürlich gar nicht gemeint. Nicht? Aber auch dieses kleine Glück, man könnte ja schon verspotten, das Glück im Winkel, nicht? Auch dieses ist tangiert vom universellen Unglück. Und genau auf das hebt Adorno ab. Und wenn hier in diesem Zusammenhang auch von Widerstand gesprochen wird, das macht dann Marginalien von zu Theorie und Praxis ja ähnlich. Nicht? Da schreibt er, ich muss das aus dem Kopf zitieren, nicht? Also die Denken setzt Widerstand. Nicht? Er weiß nämlich, und das macht den universalen Verblendungszusammenhang ja auch aus, in dem Moment, wo das Denken sich zur Praxis überschreitet, was es nach Adorno ja auch irgendwann mal muss, aber ist es involviert in das allgemeine Schicksal der Gesellschaft. Und mit dieser Gesellschaft ist jetzt nicht nur die nationalsozialistische unbedingt gemeint. Es ist allgemein die hochentwickelte spätkapitalistische Gesellschaft gemeint, in denen die Glücksversprechen der alten liberalen kapitalistischen Gesellschaft vergangen sind. Beziehungsweise durch die Kulturindustrie, durch die Werbung für die Individuen aufbereitet werden. Nicht? Die Kulturindustrie verschafft ja der Produktion auch die entsprechenden Bedürfnisse. Ein Glück, das dann darüber hinaus ginge, wird damit allerdings verunmöglicht. Und da wir jetzt ja von Resignation und die Aufhebung der Resignation, nicht, also wer sich da nicht verkümmern lässt, der hat nicht resigniert, wie Adorno sagt, die spiegelt sich auch in einem musikalischen Werk bei ihm nieder, nämlich in einem vierstimmig geschriebenen Frauenchor a cappella nach den Gedichten von Theodor Deubler. Das Interessante daran, jetzt in unserem Kontext dieser Dialektik der Resignation, könnte man sagen, ist, dass also der Vers "Du sollst nicht traurig sein", eines übrigens der traurigsten musikalischen Stellen in dem ganzen Chor, nicht? Also eine Dialektik also in sich schon verbirgt, nicht? Die ein Verbot des unglücklichen Bewusstseins, von dem einst Herbert Marcuse im Eindimensionalen Menschen sprach, nicht, entgegenarbeitet. FSK 93, wo keins ist, ist eins, eine Diskussion über Dialektik. Wir sprechen heute über das Ganze ist das Unwahre und wollen jetzt über den dazugehörigen Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, noch einiges sagen. Zumal ja Judith Butler da ihre Festrede über dieses Thema variiert hat. Also, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel zu Judith Butler sagen. Vieles ist ja schon gesagt worden, nur so viel, dass das ja eine beliebte Methode ist, eine Frage, die schwierig ist zu beantworten, dann so umzuformulieren, dass man das, was man meint, richtig, was richtig sei, dann auch zu formulieren vermag. Also sie hat letztendlich an dem Punkt, um den es Adorno ging, nämlich mit dem Satz, das Ganze ist das Unwahre, an dieser Sache vorbeigeredet. Das wurde ja auch schon festgehalten. Weil sie die gesellschaftlichen Bedingungen, die mit diesem Ganzen auch bezeichnet sind, sozusagen außen vor gelassen hat, beziehungsweise nur sich auf der Erscheinungsebene der gesellschaftlichen Bedingungen bewegt hat und nicht auf das rekurriert hat, was das Wesen des Ganzen ausmacht. Also sie argumentiert auf der Ebene, also was sie Performance nennt, nicht? So eine spracheorientierte Handlungstheorie, nicht eine Sprachtheorie, die also universal pragmatisch könnte man das sich an, wie man an ihrem Text merkt, immer wieder an Foucault abarbeitet, nicht? Wenn sie von Biopolitik spricht, das ist ein Terminus, den Foucault im Rahmen der Rassismusdiskussion gebraucht hat. Nicht? Ja, ja. Ich denke, das worum es Adorno ging, ging ja viel tiefer insofern, als das brummt bei mir so. Insofern als Adorno letztendlich vor Augen hatte die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, letztendlich das vor Augen hatte, was zumindest zum Teil bereits in der Dialektik der Aufklärung formuliert worden ist, nämlich ausgehend vom deutschen Idealismus, ausgehend vom Hegel'schen System der Philosophie, ausgehend von dem, dass Hegel der Auffassung war, das Ganze bestimmen zu können darüber, dass, wie Liebrucks das ja auch gesagt hat, er zunächst einen abstrakten Begriff des Allgemeinen annimmt, der sich sukzessive im Verlauf der Weltgeschichte dann konkretisiert, um am Ende zu sich zu gelangen. Dass dieser Prozess des zu sich selbst kommen des Allgemeinen oder in Begriffen von Hegel des zu sich selbst kommen der Vernunft am Ende der Geschichte einbegriffen hat, dass oder anders formuliert einbegriffen hat, die alle Opfer, die es im Verlauf der Menschheitsgeschichte letztendlich gab. Insofern als die einzelnen Individuen mit ihren jeweiligen subjektiven Interessen eigentlich immer nur das Mittel waren, durch das hindurch sich letztendlich dann ein Absolutes realisiert, das identisch zu setzen ist mit der Realisierung der Vernunft. Das wäre sozusagen aus der Perspektive Hegels, die Bestimmung eines Ganzen, wenn man das materialistisch dechiffriert oder in Zusammenhang bringt mit dem, was in der Aufklärung formuliert wurde, nämlich, dass der Mensch begriffen wurde als ein Subjekt, das durch sein Handeln seine eigene Geschichte selbst machen soll, das qua seiner Vernunft sich in ein Verhältnis zu einem Allgemeinen setzt, in dem es als Subjekt dann nicht einfach negiert wird, dass diese Intention der Aufklärung im Verlauf der bürgerlichen Gesellschaft letztlich ad absurdum geführt wurde und dazu führte, dass das Subjekt droht, vollständig negiert zu werden. Aber von dieser Negation seiner als des Subjekts selbst kein Bewusstsein hat. Das ist jetzt alles etwas sehr abstrakt ausgedrückt. Aber das können wir vielleicht im Verlauf der Diskussion etwas konkretisieren. Ich hatte auch Lust, das ganz sofort an vielen ganz einfachen Beispielen zu konkretisieren, also was Negation des Subjektes betrifft. Und zwar direkt im täglichen Leben, wenn es darum geht, wie wir unsere Existenz sichern. Also als Beispiel eine Altenpflegerin, die wirklich nach ethischen und vernünftigen Kriterien sich bemühen würde, sich so zu verhalten, dass ihre Patientinnen und Patienten glücklich und zufrieden sind, würde sofort ihre Stelle verlieren. Weil sofort die Geschäftsleitung sagen würde, nee, geht nicht. Sie müssen 40 Patienten am Tag wuppen. Wenn Sie das nicht schaffen, tschüss. Und so gibt es 1000 Beispiele, handwerkliche Tätigkeit, künstlerische Tätigkeit, fast alle Tätigkeiten, bei denen die meisten Menschen sich wirklich gut und verwirklicht und selbstbestimmt fühlen, indem sie das tun. Bei fast allen diesen Tätigkeiten ist es ihnen nicht möglich, davon auch gut zu leben. Das heißt, entweder es ist, ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, entweder es ist eine weitestgehende Selbstverleugnung, Fremdbestimmung, nicht, also entfremdete Arbeit. Dann kann man davon leben. Um welchen Preis? Oder es ist eben genau umgekehrt. Und da, finde ich, ist man tagtäglich konfrontiert mit diesem Satz. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Aber das, worauf du jetzt angesprochen hast, dem liegt ja schon zugrunde, das, was die bürgerliche Gesellschaft kennzeichnet, und das haben wir ja auch schon thematisiert, nämlich Voraussetzung ist formelle Gleichheit der Menschen, die Bestimmung des Menschen als eine Person, Person in dem Sinne, dass sie über sich selbst als ihr Eigentum verfügt, sie sich wechselseitig einander gegenübertreten als Konkurrenten, Konkurrenten im Hinblick darauf, dass sie ihre Arbeitskraft, die einzige Ware, über die sie verfügen, verkaufen müssen. Und zwar verkaufen müssen an andere, an diejenigen, die über die Möglichkeit verfügen, ihre Arbeitskraft in Anwendung zu bringen. Damit stehen sie also einerseits in der universellen Konkurrenz, zweitens, sie verdingen sich als, sie machen sich zu einem Ding, zu einer Ware, die sie veräußern, das heißt, sie entledigen sich für eine bestimmte Zeit des Tages, nämlich die Arbeitszeit ihres Willens. Sie sind in der Zeit quasi willenlos, weil sie sich den Anordnungen desjenigen zu beugen haben, der die Arbeitskraft anwendet. Das heißt, all das führt dazu, dass das Subjekt womöglich in Situationen kommt, in denen es quasi wieder seine eigene Einsicht handeln muss. Und an der Stelle gibt es auch den Zusammenhang zwischen Kapitalismus, kapitalistischer Produktionsweise und Faschismus. Denn was haben denn die Nazis gesagt? Sie konnten gar nicht anders handeln als das, wie sie gehandelt haben, weil sie ja verpflichtet waren, durch Gesetz, durch Anordnung so zu handeln, wie sie gehandelt haben. Ja. Und das heißt, dass unter Bedingungen, wie sie derzeit gegeben sind, das heißt unter, wie auch Adorno sagen würde, den Bedingungen des Taus, des Gerichtentaus, sich kein richtiges Leben leben lässt. Ja, dazu wäre natürlich jetzt noch etwas zu sagen. Der Begriff des Tausches wird von Adorno ja gegenüber Marx etwas universalisiert und allgemeiner betrachtet. Das hat den Zweck, dass er also dort, wo der Tausch in der Antike beginnt, in Zusammenhang setzen kann mit dem Kapitalismus einerseits, aber auch, dass dem Warentausch zugrunde liegende Denken einheitlich betrachten will. Nicht? Da folgt er durchaus auch Hegel, nicht? Der ja einen Zusammenhang herstellt, von Parmenides über den aristotelischen Substanzbegriff, nicht, durch das ganze Mittelalter hindurch, nicht, bis zu Kant, Fichte und so weiter. Und dem liegt ja zugrunde ein Verhältnis von Begriffen und Nicht-Begrifflichen. was in der ganzen negativen Dialektik eine große Rolle spielt. Es gibt da ja so eine Notiz, die Adorno da in seinem Handexemplar der negativen Dialektik da gemacht hat, nicht, wo die eigentlich ganz witzig ist, dass ich die unbedingt weil er dort nämlich darauf hinweist, dass alle Philosophie dem Idealismus frönen muss. Nicht? Also alle Philosophie trifft, schreibt er in seiner Notiz, vermöge ihrer Verfahrensweisen eine Vorentscheidung für den Idealismus. Denn sie muss mit Begriffen operieren, kann nicht Stoffe, nicht Begriffliches, in ihre Texte kleben. Vielleicht ist es in der Kunst, dem Prinzip der Collage seiner selbst unbewusst, der Protest eben dagegen. Auch Thomas Manns Klebetechnik. Dadurch ist aber bereits dafür gesorgt, dass den Begriffen als dem Material der Philosophie der Vorrang verschafft wird. Selbst Materie ist eine Abstraktion. Aber Philosophie vermag dies ihr notwendig gesetzte Pseudos, also ein falsches, selbst zu erkennen, zu nennen. Und wenn sie von dort weiterdenkt, zwar nicht es zu beseitigen, aber so sich umzustrukturieren, dass alle ihre Sätze ins Selbstbewusstsein jener Unwahrheit getaucht sind. Eben das ist die Idee einer negativen Dialektik. Mhm. Nicht, das wäre ja auch schlimm, wenn jetzt also diese Dinge, die man dort denkt, sich dann in unserem Kopf im wörtlichen Sinne befinden würden. Nicht? Also wenn ich jetzt hier eine Pistolenkugel denke, wäre es mir also durchaus unangenehm, wenn diese jetzt dann in meinem Kopf eintreffen würde. Nicht? Das kann ja beim Denken einer Pistolenkugel ja nicht gemeint sein. Nicht? Davon mal abgesehen, dass man Gedanken ja nicht im Gehirn verorten kann. Nicht? Im Gehirn wird man eine klebrige Masse, man wird da Prozesse, auch elektrischer Art, dort also entdecken können, nicht? Aber niemals einen Gedanken. Nicht? Man hat ja auch schon ausprobiert, als da also mehrstellige Zahlen miteinander im Kopf multiplizieren konnte. Nicht? Da hat man dann mit EEG-Messungen festgestellt, dass das Bereich seines Gehirns, das normalerweise für das Gefühlsleben zuständig ist, während der Rechenoperationen verstärkt verwendet wurde. Das zeugt natürlich davon, dass man eigentlich mit diesen Messungen auf keinen Fall feststellen kann, welcher Gedanke da jetzt nun auftaucht. Also wenn jetzt einer behaupten würde, da in dieser Gehirnhälfte dort, würde jetzt nur gefühlt werden. Also der hätte dann nicht gerechnet, sondern gefühlt. Da würde man sich dann doch eindeutig geirrt haben. Nicht? Weil man ja weiß, was er dort gemacht hat, weil man ja die Arbeitsergebnisse bekommen hat. Nicht? Aber das, was man macht, wenn man abstrahiert, also Begriffe bildet, nicht? Also Gemeinsames herauspräpariert von Dingen, nicht? Oder Gesetzmäßigkeiten herauspräpariert, indem man aus Naturzusammenhängen bestimmte Zusammenhänge isoliert. Dies ist dem Tauschprinzip, wie Adorno das nennt, verwandt. Das heißt, das Identitätsdenken, wie er das anhand von Hegel festmacht, ist verwandt dem Tauschen. Wir hatten das ja auch schon anlässlich des Warentausches schon festgestellt, nicht, dass die Substanzkategorie bei Marx da ja eine Rolle spielt. Nicht? Es wird durch das Denken durchaus etwas Substanzielles hinein projiziert, aber es wird Denken entäußert. Nicht? Also das, was Marx ja unterscheidet, Vergegenständlichung des Denkens und Entäußerung, das unterscheidet er im Gegensatz zu Hegel. Das spielt dabei eine Rolle. Nicht? Wir hatten anhand von Hume und Kant das ja auch schon gezeigt. Also bereits schon Hume sagt ja, dass die so etwas wie Substanz, Kausalität und solche Kategorien durch das Subjekt produziert werden. Bei Hume noch als Gewohnheit. Nicht? Bei Kant ist es das Subjekt selber, das qua seiner Operationen also diese Kategorien produziert. Also das, was wir im Warentausch tun, tun wir im Denken allgemein. Nicht? Wir unterstellen also so etwas wie Substantialität. Nicht? Und daher haben dann Alfred Sohn-Rethel und Adorno und noch viele andere da ein Verhältnis von Warenform und Denkform versucht zu begreifen. Nicht? Adorno hat das dann aber etwas anders gemacht, weil Sohn-Rethel ist das ja etwas undialektisch, muss man sagen. Nicht? Er versucht aus Tauschhandlungen jetzt den Substanzbegriff herzuleiten in der Antike. Nicht? Das mutet schon so an wie eine Abbildtheorie, nicht? Dass also die Tauschakte, die real sind, dann abgebildet werden im Denken. Nicht? Wobei nach Kant ja, nach der kantischen Konstitutionstheorie, ja gerade diese Kategorien durch das Objekt gestiftet werden. Nicht? Dies allerdings ist erstmalig geschehen, eher durchaus im Warentausch. Nicht? Und dieses Tauschprinzip, das formuliert Adorno oder in der negativen Dialektik folgendermaßen: Das Tauschprinzip, die Reduktion menschlicher Arbeit auf den abstrakten allgemeinen Begriff der durchschnittlichen Arbeitszeit, ist urverwandt mit dem Identifikationsprinzip. Am Tausch hat es sein gesellschaftliches Modell und er wäre nicht ohne es. Durch ihn werden nicht identische Einzelwesen und Leistungen kommensurabel, identisch. Die Ausbreitung des Prinzips verhält die ganze Welt zum Identischen, zur Totalität. Und mit Totalität, da sehen wir ja dann auch, dass da wieder vom Ganzen die Rede ist. Nicht? Und genau von diesem Ganzen, dass das Unwahre ist, das ist dann nämlich mit gemeint. Würde indessen das Prinzip abstrakt negiert, würde als Ideal verkündet, es solle zur höheren Ehre des irreduzibel Qualitativen nicht mehr nach gleich und gleich zu gehen, so schiefe das außerdem für den das Ausreden für den Rückfall ins alte Unrecht. Denn der Äquivalententausch bestand von alters her gerade darin, dass in seinem Namen Ungleiches getauscht, der Mehrwert der Arbeit approbiert wurde, also angerechnet wurde. Annullierte man simpel die Maßkategorie der Vergleichbarkeit, so treten anstelle der Rationalität, die ideologisch zwar doch auch als Versprechen dem Tauschprinzip innewohnt, unmittelbare Aneignung, Gewalt. Heutzutage tückisches Privileg von Monopolen und Klicken. Kritik am Tauschprinzip aus dem Identifizierenden des Denkens will, dass das Ideal des freien und gerechten Tauschs, bis heute bloß Vorwand, verwirklicht werde. Das allein transzendierte den Tausch. Hat ihn die kritische Theorie als den von Gleichen und doch Ungleichen enthüllt, so zielt die Kritik der Ungleichheit in der Gleichheit auch auf Gleichheit. bei aller Skepsis gegen die Rancune im bürgerlichen Egalitätsideal, das nichts qualitativ Verschiedenes toleriert. Hm. Also man muss das nicht wie so ein Rätsel erkenntnistheoretisch behandeln. Man kann durchaus zugeben, dass also die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung sind die Bedingungen der Möglichkeit auch der Gegenstände der Erfahrung. Das gilt natürlich auch für Waren oder für den Warenaustausch, dass durchaus das Subjekt da eine Funktion hat. Nicht? Aber die Subjektkonstitution, die bekannt hier außen vorbleibt, nicht? die dann von Fichte und von Hegel dann erst thematisiert werden, wie kommt dieses Subjekt selber zustande? Also ein allgemeines Subjekt, nicht? Davon hat Adorno in diesem Resignationsaufsatz ja auch gesprochen. Nicht? Ja. Denken ist allgemein. Nicht? Das heißt, es gibt also in ein Denken, nur Individuen können natürlich denken, Kollektive können ja nicht gemeinsam einen Gedanken hervorbringen, das geht ja nicht, nicht. Aber jedes Individuum kann allgemeine Begriffe verwenden und kann damit also denken in dem Sinne, dass er ein Allgemeines produziert. Und das ist für Adorno das Entscheidende, nicht? Das ist auch der Wahrheitskern, auch des identifikatorischen Denkens. Ja, ich möchte aber an der Stelle nochmal, also dein Ausgangspunkt war jetzt der Begriff des Taus, der bei Adorno etwas allgemeiner gefasst ist, um dann darüber auf den Begriff der Identität zu kommen. Er schreibt ja gleich am Anfang der negativen Dialektik, ich zitiere Adorno: Der Schein von Identität wohnt jedoch dem Denken selber seiner puren Form nach inne. Denken heißt identifizieren. Befriedigt schiebt begriffliche Ordnung sich vor das, was Denken begreifen will. Sein Schein und seine Wahrheit verschränken sich. Jener lässt nicht dekretorisch sich beseitigen, etwa durch Beteuerung eines an sich Seienden außerhalb der Totalität der Denkbestimmung. Das ist ein Verweis und eine implizite Kritik an Kant, der von einem Ding an sich oder der unbekannten Ursache der Erscheinung spricht. Insgeheim liegt es in Kant und wurde von Hegel gegen ihn mobilisiert, es sei das dem Begriff Jenseitige an sich als ganz Unbestimmtes nichtig. Dem Bewusstsein der Scheinhaftigkeit der begrifflichen Totalität ist nichts offen, als den Schein totaler Identität immanent zu durchbrechen, nach ihrem eigenen Maß. Vielleicht nur so viel. ich muss noch einen Satz hinzunehmen. Da aber jene Totalität sich gemäß der Logik aufbaut, die einen Kern der Satz vom ausgeschlossenen Dritten bildet, so nimmt alles, was ihm nicht sich einfügt, alles qualitativ Verschiedene, die Signatur des Widerspruchs an. Der Widerspruch ist das Nicht-Identische unter dem Aspekt der Identität. Der Primat des Widerspruchsprinzips in der Dialektik misst das Heterogene am Einheitsdenken. Indem es auf seine Grenze aufprallt, übersteigt es sich. Dialektik ist das konsequente Bewusstsein von Nicht-Identität. So viel Adorno und vielleicht noch ein Satz, nicht? Der Widerspruch ist das Nicht-Identische unter dem Aspekt der Identität. Das Nicht-Identische ist ja die Identität einer Sache gegenüber ihren Identifizierungen. Nicht wie du am Anfang des Zitats ja da auch schon vorgetragen hast, nicht? Das ist bei Kant ja schon angelegt, insofern bei Kant eine vorgängige Synthesis auch die Gegenstände der Erfahrung produziert, zumindest also die in der Erscheinung. Die Frage, ob dieses an sich sein selber diesen Denkprozess, also diesen Erkenntnisprozess, die Synthesis des Subjekts auch mitbestimmt. Das müsste Kant zugestehen, eigentlich, nicht? Dass also, wenn wir die Erkenntnisgegenstände produzieren, dass auch die Erkenntnisgegenstände, die in ihrem An sich sein, unser Denken dabei mitbestimmen. Nicht zumal er ja am Anfang der Kritik der reinen Vernunft gerade das naturwissenschaftliche Experiment als Beispiel dafür nimmt, nicht? Für seine kopernikanische Wende, dass sich die Gegenstände nach der Erkenntnis richten. Experimente, also die naturwissenschaftlichen verifizierenden Experimente, müssen ja scheitern können, nicht? Sonst machen sie keinen Sinn. Also wenn sie nicht in irgendeiner Form scheitern könnten, nicht? Das ist auch der wahre Kern des kritischen Rationalismus, dass nicht dieses Experimentum Cook ist. Nur wenn Experimente auch scheitern können, machen sie also Sinn, und sie können nur scheitern, insofern das An sich Sein doch einen Widerstand gegenüber unseren Erkenntnisweisen bietet. Nicht? Wir könnten verfehlen, aber dieses Verfehlen macht sich also in unserem Denken und in unserem Handeln natürlich als Störung bemerkbar. Nun wäre das sozusagen einmal zu übertragen jetzt auf die Nicht-Naturwissenschaften und auf die Geisteswissenschaften. Die Geisteswissenschaften, die Philosophie hat ja nicht einen Gegenstand wie die Physik, die Biologie, die Chemie etc. Wir haben ja sozusagen nichts Materielles, woran dann ein Versuch in Anführungszeichen scheitern konnte. Das ist aber, glaube ich, im Moment auch gar nicht der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt ist zunächst mal ja, glaube ich, der, dass Adorno feststellt, Denken heißt identifizieren. Wir können gar nicht anders. Und er fordert ja in dem letzten Abschnitt aus dem Aufsatz, aus dem Band Resignation, gerade dazu auf, dass gedacht werden soll. Im Auge des Denkenden blitzt sozusagen das Glück der Menschheit auf. Was heißt es denn dann? Der Denkende kann nicht anders denken als identifizierend denken. Das identifizierende Denken ist aber gerade das, was er ja kritisiert. Er sagt ja, das identifizierende Denken macht im Grunde die Sachen alle gleich. Es negiert, es läuft ja darauf hinaus, dass die Dinge ihre qualitativen Differenzen sozusagen enthoben werden. Und er rekurriert ja darauf, zu sagen, dass in dem Begriff von etwas das, was der Begriff bezeichnet, nicht aufgeht. Das heißt, eingedenk dessen, dass der Begriff, könnte man ja sagen, nicht die Totalität ist, die er ja nach Hegel zu sein beansprucht. Dann. Na, Hegel-Unterschied, der dann, das müssen wir an dieser Stelle dann ja auch einsehen, Vernunftsbegriffe und Verstandesbegriffe. Nicht? Für die Verstandesbegriffe ist das von Adorno formulierte ja bei Hegel auch schon formuliert worden. Nicht? Wenn wir also ein Urteil bilden, die Rose ist rot, nicht? Haben wir dann mit dem Begriff rot jetzt ja durchaus ein allgemeines, in dem Fall jetzt nur eine Eigenschaft, fixiert. Aber die Rose ist ja auch noch mehr als rot. Das ist bei Hegel ja auch so gedacht. Nicht? Die Rose ist dann auch noch duftend, hat eine bestimmte Konsistenz, nicht? Fühlt sich, hat eine bestimmte Eigenschaft für den Tastsinn. Es wird also immer, was Adorno da auch immer wieder sagt, es wird durch den allgemeinen Begriff immer etwas abgeschnitten. Und ihm kommt es ja an auf das Besondere. Und sprachtheoretisch hat er das ja in einer Diskussion, also im Briefwechsel mit Horkheimer zusammen, nicht, hat er ja so eine Sprachtheorie entwickelt, nicht, nachdem ja die Intention der Sprache auf das Besondere, nicht der Leistung der Sprache, nämlich ihre Universalisierungsfähigkeit, entspricht. Mhm. Nicht? Also die Stärke ihrer Leistung ist nicht die Stärke ihrer Intention. So. Und das spielt hier auch in der negativen Dialektik eine große Rolle. Nicht? Das waren damals die Diskussionen zur Zeit der Abfassung der Dialektik der Aufklärung. Nicht? Auf der Horkheimer Konferenz hat Hermann Schweppenhäuser, an den man vielleicht auch mal wieder erinnern muss, nicht, weil er sich sehr, sehr große Verdienste um Walter Benjamin, Adorno und so erworben hat, nicht, hat dort also in einem Aufsatz, die das veröffentlicht ist von der also dieser Horkheimer Konferenz, ja auch darauf hingewiesen, auf den Sprachbegriff von Adorno und Horkheimer. Nicht? Das ist also ein sehr lesenswerte Aufsätze. Nicht? Auch der andere parallele Aufsatz von Schmidt-Nörr ist auch ganz interessant, weil dann diese Zitate, die damals noch nicht zugänglich waren, nicht? Im Briefwechsel, dann überhaupt mal allgemein zugänglich wurden. Nicht? Heute sind sie in der Horkheimer-Ausgabe alle zugänglich, nicht so, dass man das dann besser habhaft machen kann. Jetzt wollen wir unter dem Gesichtspunkt nochmal versuchen, zurückzukommen zu dem Satz von Adorno, das Ganze ist das Unwahre. Das meint unter dem Aspekt dessen, was wir eben angesprochen hatten, nämlich des Begriffs Identität, unter dem Aspekt des Begriffs des Tauschs. Ich hatte ja darauf hingewiesen, dass die Subjekte, die Menschen in der universalen Konkurrenz zueinander stehen als Warenbesitzer, die ihre Arbeitskraft verkaufen, die sich verdinglichen müssen, also selbst zu einer Ware machen müssen. Indem, dass sie sich zu einer Ware machen, machen sie sich einander alle gleich. Indem, dass sie Ware sind, Arbeitskraftbesitzer, ist von ihrer qualitativen Verschiedenheit als Individuen quasi völlig abgesehen. Sie sind quasi eines. Ja, ich merke schon, du hast die Formulierung von Georg Lukács, in Geschichte und Klassenbewusstsein. Ich habe jetzt gar keine bestimmte Formulierung. Ja, das erinnert mich jedenfalls daran, während bei Marx ja noch das auf die Arbeitskraft bezogen wird, die in den Tausch geworfen wird. Richtig, und als Arbeitskraftbesitzer. Also der Arbeiter wird nicht zur Ware, dann wäre er Sklave. Bisschen undeutlich. Dann habe ich mir undeutlich ausgedrückt. ich meine schon immer, der Arbeiter verkauft sich nicht als ganze Person oder nicht nur der Arbeiter, wir sind ja alle, ob nun Angestellter, was weiß ich, sofern wir nicht selbst über Grund und Boden und Eigentum an Produktionsmittel sind, Eigentümer an Produktionsmitteln, sind wir diejenigen, die unsere Arbeitskraft natürlich verkaufen. Und indem, dass wir alle das tun, sind wir sozusagen eines. Darin wird unter dem Aspekt der Arbeitskraft völlig abgesehen von dem, wodurch wir uns sonst wen zu unterscheiden. Und ich sage ganz bewusst, wen uns zu unterscheiden. Das heißt, auch in dem Bereich gilt das Prinzip der Identität. Die vielen werden, fallen in einem quasi zusammen. Und Adorno hat es ja an einer Stelle hier ich glaube, du hattest es vorhin sogar zitiert, Martin, dass die Identität zu einem Universalen das Ganze oder zur Totalität aufbläht. Und wenn Adorno dann sagt, das Ganze ist das Unwahre, dann auch unter dem Aspekt, dass ein Allgemeines, nämlich die Identität und nicht eingedenk dessen, was da nicht identisch ist, den Vorrang hat gegenüber dem, wodurch die Identität das ist, was er ist. Ja, das Ganze ist wesenslogisch gefasst. Nicht? Die Reflexionsbestimmung der Identität ist nach Hegel ja Wesenslogik. Und das Ganze der Begriffslogik, nicht? Das wäre ja eine Einheit von Theorie und Praxis, wie sie dann bei Marx dann ja auch in den Pariser Manuskripten hauptsächlich dann immer wieder neu formuliert wird. Da wird ja auch bei Marx in einem gewissen Sinne gezeigt, wie also die Vergegenständlichung der Arbeit, wie sie eine Trennung des Arbeitsvermögens in früheren Schriften oder Arbeit der Arbeitskraft, nicht? Wie diese Trennung jetzt stattfindet, dass die Menschen tatsächlich, und das macht dann ein Ganzes ja aus, allesamt getrennt werden von den Verwirklichungsbedingungen ihres Arbeitsvermögens oder ihrer Arbeitskraft. Das ist thematisiert also im Kapital im letzten Band 1, letztes Kapitel. Und wurde genannt die sogenannte ursprüngliche Akkumulation des Kapitals. Nicht? Das sollte daher dienen, also woher haben die Kapitaleigner Geld? Nicht? Sie haben sich das irgendwie so erspart. Nicht? Das mag ja manchmal im Einzelfall sogar gewesen sein. Aber das durch die Trennung von den Produktionsmitteln wird der Mensch ja auf sich als reines Subjekt reduziert. Nicht? Er ist dann kein identisches Subjekt-Objekt mehr, wie das in Geschichte und Klassenbewusstsein und auch beim jungen Bloch und bei Adorno da immer wieder gesagt wird. Nicht? Dieses identische Subjekt-Objekt, diese Subjekt-Objekt-Spaltung, nicht? Die wird tatsächlich also dadurch, dass man von seinen Produktionsmitteln getrennt ist, nicht? Tatsächlich real historisch vollzogen. Und was Marx ja nicht machen wollte, er wollte ja nicht das Eigentum abschaffen. Nicht? Im Gegenteil, muss man sagen, er stellt ja gerade die Eigentumslosigkeit eines großen Teils der Bevölkerung fest. Nicht? Dass sie kein Eigentum haben, das ist der Kritikpunkt. Nicht? Nicht wie man früher mal irgendwie polemisch dann sagte, ja, das Privateigentum wird abgeschafft, nicht? Also müssen sich dann alle in der WG die Zahnbürste teilen oder irgendwie so etwas, nicht? Also der individuelle Besitz, nicht, wurde dann mit Eigentum verwechselt und solche Dinge, nicht? Also das, das kann man dann auch nicht dem Marx dann vorwerfen, nicht? Nee. Also vielleicht sollten wir nochmal versuchen zu formulieren, was Adorno dann in dem Zusammenhang mit dem Ganzen bezeichnet. Vielleicht nochmal versuchen, etwas knapp und pointiert zu formulieren. Ja, fangen wir damit an, was nicht gemeint ist. Ne? Es ist nicht das Ganze gemeint im Sinne einer Summe, nicht? Also was weiß ich, die natürlichen Zahlen von 1 bis 10, nicht? Wenn jetzt die mit einer bestimmten Qualität versehen ist, also meinetwegen, wie hieß das nochmal? Es gibt kein richtiges Leben in Flaschen. Hat mal jemand gewitzelt. Also 10 Flaschen. Nicht? In diesem Sinne ist natürlich nicht das Ganze gemeint. Nicht? Das Ganze ist gemeint in einem durchaus begrifflichen Sinne von wesentlichen Bestimmungen der Sache. Nicht? Wesentlichen Bestimmungen der Sache, das bezogen dann aber auf die Welt, in der wir leben. Das heißt, unter dem Aspekt, dass Adorno oder die kritische Theorie sich explizit hier auf Marx bezieht, meint das dann das, wodurch diese Gesellschaft in ihrem Innersten zusammengehalten wird. Das, was, wodurch diese Gesellschaft zu dem wird, was sie ist, was sie sozusagen konstituiert. Ein allgemeines, das sich hinter dem Rücken der Subjekte sozusagen den Subjekten dann die Bedingungen ihrer Existenz setzt. Also dann verstehe ich diesen Satz so, dass er ganz zutiefst moralisch gemeint ist. Also im Sinne von, das Ganze ist nicht das Ganzheitliche. Nee. Und also das Ganze ist eben in der kapitalistischen Gesellschaft das, was völlig in sich verworfen, zerbrochen, zerrissen ist. So würde ich das dann interpretieren. Ist das richtig oder nicht? Nee, geht es nicht um richtig oder nicht. Wir wollen das ja diskutieren. Es war eine Verständnisfrage. Es geht ja, wir haben das in Bezug auf das Tauschverhältnis, also über der äquivalenten Tausch, nicht als Prinzip des Identitätsdenkens. Und das Ganze ist ja hier letztendlich real, Abstraktion. Nicht? Das ist ein Begriff, den so ein Redl da verwandte, aber das kann man genauso auf Marx beziehen. Nicht, es wird durch die Realabstraktion ja auch etwas vom Besonderen immer abgeschnitten. Nicht? Und im Ganzen geht natürlich in diesem falschen Ganzen, muss man ja sagen, in diesem undialektischen Ganzen, geht etwas verloren durch das Identifizieren. Nicht? Indem wir alles sozusagen gleich richten und gleich machen, nicht? Also auch die kapitalistische Gleichmacherei, nicht? Also gewissermaßen eine schlechte Egalität, nicht? Also ein schlechter Egalitarismus. Nicht? Also nochmal auch zu dem, was du sagtest jetzt. Das Ganze hat mit Ganzheitlichkeit gar nichts zu tun. Es ist das Ganze, die Totalität aller Bestimmungen der Welt sozusagen, beziehungsweise der Welt, in der wir leben, die bestimmt sind und letztlich sich zurückführen lassen auf das eine Prinzip, durch das kapitalistische Produktionsweise gekennzeichnet ist, nämlich der Verwertung von Wert. Dieses Prinzip, als das der bürgerlichen Gesellschaft im Innersten sie bestimmt, setzt für jedes einzelne Exemplar der Gattung die Bedingungen seiner Existenz. Und diese Bedingungen, die dann gelebt werden müssen von jedem einzelnen Exemplar, das ist das, was wir sehen, was wir beobachten, was wir beschreiben können, worauf Butler sich in netter Weise bezieht. Und sie verfehlt eben den Begriff des Ganzen, ums Ganze, weil sie das Prinzip, wodurch das, was sie beschreibt, nicht einbezogen hat. Und unter dem Aspekt eines, wenn man den Begriff des Ganzen so verstehen wollte, jetzt nur aus der Perspektive der marxischen Theorie, da kann man das ja auch in Verbindung bringen mit dem, was ich vorhin sagte, mit dem Identitätsdenken, was darin sich ja manifestiert. Also das Verwertung von Wert ist sich auf sich beziehender Wert. Er bezieht sich nur auf sich durch anderes. Aber es ist immer wieder das Prinzip der Identität, das sich dort an der Stelle reproduziert. Und Adorno sagt, das ist das Unwahre unter dem Aspekt, dass die realen Subjekte, die Besonderheiten in ihrer Unterschiedenheit nur Mittel sind zu einem, das sich durch sie erhält. Und deshalb kann es, solange es kapitalistische Produktionsweise gibt, und man ein Bewusstsein hat von den Bedingungen, unter denen man lebt, nämlich, dass es kapitalistische Produktionsweise ist, auch kein richtiges Leben geben. Es bedarf der weiteren Diskussion. Ja, wie das damals hieß, nicht? Das Leben lebt nicht wirklich. Nicht? Wenn wir von Leben sprechen, haben wir, wir kennen den Begriff Lebewesen, nicht? Das sind also Pflanzen, Tiere sind Formen von Lebewesen und die Menschen ja auch, nicht? Der Mensch ist auch ein Naturwesen, hat einen, wie Brecht sich der Ausdruck, quälbaren Leib, nicht? Und dieser Leib wird im Arbeitsprozess unter anderem ja auch bereits schon gequält. Nicht? Ja. Und die Realabstraktion des Tausches zwingen ja jedem, sich selber zu einem Subjekt zu machen, zu einem abstrakten Subjekt zu machen, nicht? Juristisch zur Person. Nicht? Manchmal gebraucht man den Begriff der Person ja auch, um jemanden zu beschimpfen. Nicht? Das hängt auch damit zusammen, dass die ursprüngliche Bedeutung ja so etwas war wie Charaktermaske. Nicht? In der griechischen Tragödie eine Maske tragen. Haben die Schauspieler, Schauspielerinnen gab es damals ja nicht, ja, ja. Weibliche oder männliche Masken dann getragen, um ihre Rolle dort darzustellen. Okay. Nicht? Ja, ja. Und das ist dann, der Begriff der Charaktermaske ist ja bei Marx dann auch wieder von Bedeutung. Nicht? Und man könnte so weit gehen zu sagen, dass die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft, sofern sie sich als Personen gegenübertreten, sich gar nicht mehr als Menschen gegenübertreten, sondern eben jeweils in ihren, wie es dann in der Pädagogik so schön hieß, in ihren unterschiedlichen Rollen. Ja? Sie verstellen sich. Sie stellen eigentlich immer etwas anderes dar, als das, was sie wirklich sind. Sie könnten sich natürlich auch selbst darstellen, aber das... Aber ist dann nicht dieser Satz, das Ganze ist das Unwahre, eher so zu verstehen, das Ganze, was in der kapitalistischen Gesellschaft als das Ganze empfunden wird, ist in Wirklichkeit gar nicht das Ganze, sondern nur eine komische, konstruierte Angelegenheit und insofern das Unwahre. Nein, so wie du es eben formuliert hast, klang das so, als würdest du das Ganze als etwas betrachten, das sozusagen außerhalb von dir stattfindet. Also, nein, du selbst, wir alle, jeder von uns, der hier sitzt, ist Teil dieses Ganzen. Wir sind Teil dieses Ganzen, ob wir das wollen oder nicht. Das heißt, wir sind Teil auch dessen, was hier als das Unwahre bezeichnet wird. Das heißt, an uns gibt es Defekte. Wir entsprechen eigentlich noch nicht dem, was wir sein könnten, wenn die Bedingungen andere wären, als sie sind. So. Wir erfüllen unsere Rolle in dieser Gesellschaft genauso wie jede andere auch. Ob wir uns nun autonom links Outsider oder was auch immer, als Aussteiger denken oder wie auch immer wir uns denken. Wir sind ein Teil dieses Ganzen, das durch uns hindurch sich am Leben hält. Ist es dann nicht eher die Aussage, das Ganze ist das Unvollkommene oder das noch nicht vollständig verwirklichte? Nee, es ist das Unwahre. Es ist das Unwahre, weil es dem Besonderen, dem Menschen genau das vorenthält, was er zu sein vorgibt. Er beansprucht für sich, Mensch zu sein. Was heißt Mensch sein? Martin hatte das vorhin schon vorgetragen unter Hinweis auf die Antike, nämlich als Animal Rationale et Soziale oder man kann das sagen Zoon Politikon. Klar. Das heißt, wer von diesen Subjekten wird in dem, was in der Antike formuliert wurde, dennoch gerecht. Ja, aber dann, also würde ich auch so sagen, also in der Antike hatte das Ganze eine Ganzheitlichkeit. Also um nochmal auf diese Tauschidee zurückzukommen, wenn der eine kleine griechische Stamm mit seinen Schiffen mit dem anderen kleinen griechischen Stamm getauscht hat, Ballen mit Schafwolle gegen Amphoren mit Öl. Bums. So. Dann war das ein Tausch, der hatte seinen Sinn und da hat niemand den anderen übers Ohr gehauen. Keiner hatte aus strukturellen Gründen einen zwingenden Vorteil gegenüber dem anderen. So, also hatte das eine, ich sag jetzt mal, Wahrhaftigkeit oder so. Ja, und dann, wenn in den Kolonien im 19. Jahrhundert dann die Kolonisatoren Nägel oder Glasperlen eingetauscht haben gegen Rohstoffe, Schweine, Gold, was weiß ich, aus den Kolonien, da war der Tausch nicht mehr ehrlich und wahrhaftig, sondern total schief und krank und gemein. Jetzt schmeiße ich gerade ganz viel zusammen. Und war noch kein wirklicher Tausch eigentlich. Ein Pseudotausch. Ja, und wenn eben heutzutage das so ist, dass jemand meinetwegen einen genialen Text formuliert, über dem er wochenlang brütet und kriegt dafür 80 Euro Honorar, dann ist es ein super gemeiner Tausch, um jetzt mal ein Alltagsbeispiel zu benutzen. Wenn man seine Arbeitskraft nicht mehr wert. Ja. Weil die, ja, aber da ist dann findet, wieder findet nach dem Wert der Arbeitskraft statt. Und, es geht ja ganz gerecht zu. Was die Arbeit leistet, kann ja und ist in der Regel ja mehr, als was die Arbeitskraft dann kostet, nicht? Und was sie wert ist. Ja, außerdem ergibt es ihre Reproduktion. Nicht? Und um die Reproduktion geht es hier ja immer. Nicht? Das Ganze ist ja ein Reproduktionsverhältnis. Nicht? Ja, und schließlich stehen diese Schreiberlinge ja alle in der Konkurrenz zueinander. Und Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft und drückt den Preis. Oder ich sage immer so gerne das andere Beispiel, dass es heutzutage in dieser Gesellschaft kaum noch möglich ist, durch das schlichte Reparieren von Fahrrädern wirklich die eigene Existenz zu sichern. Dafür müssen 1-Euro-Jobs kreiert werden, das ganze Projekt geht pleite, wenn die gestrichen werden und so weiter. Und nur noch der Ex- und Hop-Verkauf von Sachen, die möglichst ein eingebautes Verfallsdatum haben, das rechnet sich dann für den Akteur, der das macht. Und sozusagen das, was im moralischen, ökologischen, ethischen Sinne das Richtige wäre, das ist überhaupt nicht mehr zu realistischen Bedingungen machbar in unserer heutigen Gesellschaft. Ja. Und das ist doch einfach tragisch. Ja, weitgehend kommt das ja ohnehin dann bereits schon Sklavenarbeit nahe. Insofern über das Maß an notwendiger Arbeit hinaus dann gearbeitet wird, nicht? Und diese Gesellschaft produziert immer wieder Arbeitslose, weil ihr Prinzip ja die Arbeitslosigkeit letztendlich ist. Nicht, was der ursprüngliche Akkumulation des Kapitals bei Marx da hieß, die Trennung der unmittelbaren Produzenten von den Produktionsmitteln. Das ist ja eigentlich die Herstellung von Arbeitslosigkeit, nicht? Weil Arbeitslosigkeit, da ist man ja nicht die Arbeit los, sondern man ist getrennt von den Produktionsmitteln. Seine Arbeitskraft in Arbeit zu verwandeln. Nicht? Das kann man ja nicht mittellos machen. Nicht? Es fehlen also die Mittel. Nicht? Und der Arbeitgeber gibt ja auch gar nicht die Arbeit. Der nimmt die. Sondern er nimmt sie. Also die Sprache ist da ja sehr sozusagen verkehrend. Ja, nicht? Im Sinne des Systems ist die Sprache. Nein, das liegt an den Subjekten, die da denken oder nicht denken. Die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrschenden. Die Frage ist natürlich, wenn das Ganze Und das Ganze hat ja eine gewisse Präponderanz, kann man ja sagen. Also das Ganze, die Produktionsverhältnisse könnte man das auch nennen. Nicht? Das Ganze ist ja ein Verhältnis, Ganzes sind ja nicht Dinge, nicht? Die da summiert werden oder so etwas. Das Ganze ist ein Beziehungsgefüge, das einen ja, quasi transzendentalen Status hat. Nicht? Also genauso vorgängig ist wie die kantischen Kategorien im Erkenntnisprozess. Nicht? Richtig. Mhm. Und da sind wir dann auch mal noch bei der Thematik vom letzten Mal mit dem Positivismus, nicht? Der ja eigentlich nur Erkenntnisgegenstände hat, die empirischer Natur sind, also in Raum und Zeit individuiert uns erscheinen. Nicht? Die kritische Theorie hat metaphysische, nicht nur physische Gegenstände. Und dieses Ganze ist ja nicht ein physisches Ganzes, sondern ein metaphysisches. Und Metaphysik ist jetzt in einem ganz universellen Sinne gemeint, alles das, was in irgendeiner Form über das Empirische hinausgeht. Nicht? Richtig. Klar, nicht esoterisch gemeint. Esoterisch. Nicht im landläufigen Sinne esoterisch gemeint. Was man heute da, was hier gar keine Esoterik ist, genau. Letztendlich, weil es hier überall verbreitet wird. Nicht, früher klar. War ja mal Esoterik, also exoterisch und esoterisch, nicht? In der Antike wurde das ja mal unterschieden, nicht? Also bei den Pythagoreern oder so gab es eine Lehre, die nur die Fachkundigen unter sich verbreiteten, nicht? Und eine exoterische Lehre, die dann für die etwas im Geiste minder Bemittelten da war, nicht? Also wie es dann auch mal bei Nietzsche hieß, dann also Christentum ist Platonismus fürs Volk, nicht? Also. Ja, wir haben jetzt erstmal einen Punkt gefunden, wo wir auf die nächste Sendung verweisen können, wo wir das in einer bestimmten Hinsicht anhand von Hegel nochmal fortsetzen können, um dann in der darauf folgenden Sendung dann die materialistische Hegel-Kritik noch einmal etwas genauer zu formulieren. Wir hatten es anhand der Religionskritik ja schon etwas angedeutet, nicht? Dass also in der Religion ja auch schon etwas geschieht, nämlich dass es metaphysische Gegenstände gibt, nicht? Das Denken sich auf etwas beziehen kann, was nicht unmittelbar präsent ist. Nicht? Das macht einen Moment von Freiheit aus. Nicht? So gesehen geht die Religionskritik nur so weit, das Wahre und Unwahre daran zu scheiden und ist nicht bloß ein Verwerfen dessen. Und wir hören jetzt noch mal ein wenig Musik von Adorno. Und zwar den zweiten Teil des Streichquartetts.